Jakobitzkin genannt, hört mir zu, hört mir zu. Ihr Jakobitzkin genannt, hört mir zu. Ihr Jakobitzkin genannt, eure Schuld mach ich bekannt, eure Lehre sei verbannt, hört nur zu, hört nur zu. Eure Lehre sei verbannt, hört nur zu. Was ist Recht und was nichts wert vom Gesetz, vom Gesetz? Was ist Recht und was nichts wert vom Gesetz? Was ist rechts und was nichts wert, kurzes oder langes Schwert, schwacher oder starker Arm, der es setzt, der es setzt, schwacher oder starker Arm, der es setzt. Was macht Krieger heldenhaft, ferngerühmt, ferngerühmt? Was macht Krieger heldenhaft, ferngerühmt? Was macht Krieger heldenhaft, wozu diese Meuchelwaff? Oder wird der Eltern tot, kriegsgesühnt, kriegsgesühnt? Oder wird der Eltern tot, kriegsgesühnt? Dann gebt eure Pläne auf in dem Land. Dann gebt eure Pläne auf in dem Land. Gebt eure Pläne auf, freut euch an dem Sonnenaufgang, macht das Schicksal ungetan, diesem Mann, macht das Schicksal ungetan, diesem Mann. Ihr Jakobitzkin genannt, hört mir zu, hört mir zu. Ihr Jakobitzkin genannt, hört mir zu. Jakobitzkin genannt, eure Schuld mach ich bekannt, eure Lehre sei verbannt, hört nur zu, hört nur zu, eure Lehre sei verbannt, hört nur zu. Dann gebt eure Pläne auf in dem Land, dann gebt eure Pläne auf in dem Land. Gebt eure Pläne auf, freut euch an dem Sonnenaufgang. Macht das Schicksal ungetan, diesem Mann, macht das Schicksal ungetan, diesem Mann, diesem Mann, diesem Mann.